heißt, wir wollen jetzt über das Verhältnis von Ökumenismus und Kulturalismus in der Klassentheorie diskutieren. Und ich wollte jetzt nur noch ein paar einleitende Worte darüber verlieren, warum wir daran Interesse hatten, das nochmal speziell zu behandeln. Also uns ging es in der Vorbereitungsgruppe so, dass viele Fragen, die wir so haben, merkwürdig unartikuliert mit der Klassentheorie uns vorkamen. Also die Frage nach Staat, der Rolle des Staates, der Frage nach Hegemonie, der Frage nach dem selbsttätigen Ergreifen der restriktiv eingefassten Möglichkeiten, die gesellschaftlich verallgemeinert nur möglich sind, so in den derzeitigen Verhältnissen, die Frage der Geschlechterverhältnisse und viele andere Fragen. Wir haben das ja versucht, in diesem Input-Papier zu dem Blog zu thematisieren. Genau. Gleichzeitig, neben diesen Fragen, die halt irgendwie die Klassentheorie als mit bestimmter Vergangenheit und ganz vielen Diskussionen, erscheint uns eben die Klassentheorie dennoch, nicht dennoch, sondern ermöglicht die Klassentheorie im Gegensatz zu kulturalistischen Erklärungen von gesellschaftlicher Ungleichheit und anderen überhaupt die Transformations- und Überwindungsperspektive einzunehmen, über eine Klassengesellschaft hinaus, die Aufhebung dieser Herrschaftszusammenhänge. Genau. Diese kulturalistisch thematisierten Erweiterungen oder Interventionen in die Klassentheorie, die eben breit ökonomistisch war, stellt sich sofort als Notwendigkeit oder als, wenn man sich nicht nur die formale Seite der kapitalistischen Produktionsweise anguckt, sondern sich halt in die materielle Seite reinarbeitet und die in den Blick nimmt. Da stellen sich Fragen nach geschlechtlicher Arbeitsteilung, der Hervorbringung bestimmter Menschentypen, wo dann halt Kultur, Lebensweise, die Reproduktion der Herrschafts- und Klassenverhältnisse und der insgesamt der kapitalistisch organisierten Gesellschaft durch die Subjekte, dass man dann sofort sozusagen viele Interventionen, die sich kulturalistisch artikuliert haben, halt für ganz wichtig. Also das war's. Okay, wir haben aus mir jetzt nicht mehr ganz transparenten Gründen eine Doppelbesetzung bei der Moderation und mein Part ist eigentlich nur noch die Referentinnen des Podiums vorzustellen. Es sind diesmal vier, sodass wir noch etwas strenger auf die Uhr schauen müssen und vielleicht schaffen wir das ja in Doppelbesetzung stärker. Ich werde auch die Referentinnen und Referenten nur ganz kurz vorstellen und ich gehe vor in der Reihenfolge, die wir auch im Programm haben und auch in dieser Reihenfolge werden die Beiträge erfolgen. Ich fange also an mit Jörg Nowak. Er hat vor kurzem in Kassel promoviert mit einer Dissertation über Geschlechterpolitik und Klassenherrschaft und das ist auch genau der Grund, weswegen er für diesen Block hier zentral vorgesehen ist, weil eben die Frage ist, inwiefern kommen Geschlechterverhältnisse eigentlich in Klassenverhältnissen vor und inwiefern sind sie bisher theoretisch angemessen berücksichtigt worden. Das ist sicher eine der zentralen kulturellen Linien, die hier zu diskutieren ist. Margareta Steinbrücke aus Bremen ist dort Referentin für Arbeitszeit, Frauen und Geschlechterpolitik in der Arbeitnehmerkammer Bremen. Arbeitet als Soziologin und hat sehr viel von Bourdieu in Deutschland herausgegeben und auch zu Bourdieu. Ist also da einschlägig und Bourdieu wurde ja schon in der Einführung genannt als zentraler Autor für unsere Thematik. Karl Reiter aus Wien ist, wenn man Wikipedia folgt, ein Österreicher. österreichischer Sozialwissenschaftler und marxistischer Autor und Lektor. Nicht aber minimale Differenz. Also Rektor und Lektor für Sozialphilosophie an der Universität Wien. Außerdem ist er Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Grundrisse, wo es auch um marxistische Sozialtheorie geht. Und im Vorfeld hat sich herauskristallisiert als Schwerpunkt seines Beitrags, ich bin gespannt, ob es noch so dabei bleibt, die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Klassen. Und bei der letzten Referentin des Podiums, Karin Scharschel aus Jena, die hier als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet, ist ein Punkt hinzugekommen, den wir eigentlich grundsätzlich hätten berücksichtigen müssen, der leider in dem Diskussionspapier gar nicht auftaucht, nämlich die Frage nach Migration und Rassismus. Das hat ja zwei Dimensionen. Es hat die Dimension von staatlicher Regulation des Kapitalismus und der Frage nach Nationalstaatlichkeit. Insofern wird diese Thematik auch im letzten Panel noch einmal auftauchen. Gleichzeitig hat es aber auch eine erkennbar kulturelle Dimension und viele Klassenkämpfe der jüngeren Vergangenheit sind ja auch als ethnische, rassistisch aufgeladene Kulturkämpfe ausgetragen worden. Insofern ist das, denke ich, auch eine sehr einschlägige Thematik. Und durch den Durchgang kann man vielleicht schon sehen, es geht nicht nur um die Gefahren von Ökonomismus und Kulturalismus, sondern es geht eben tatsächlich auch um die Frage, inwiefern ist eigentlich das, was man so unter Kultur zusammenfasst, ein wesentlicher Faktor von Klassenbildung. Ja, und damit würde ich Jörg Novak das Wort geben. Ja, vielen Dank. Wir haben ja 15 Minuten, ich habe 14 Folien, also habe ich pro Folie eine Minute und wenn ich das einhalte, dann darf ich noch eine Minute sowas sagen. Also Klassen- und Geschlechterverhältnisse, natürlich gehe ich das jetzt nicht erschöpfend durch das Thema, es geht auch gar nicht, weder in der Zeit, aber es geht auch nicht in 2 Stunden. Ich habe einen bestimmten Fokus, den ich sozusagen auch in meiner Diss angewandt habe, nämlich Arbeitsteilung als einen Zugang dazu. Da sind wir dann eigentlich direkt schon bei den Fragen, die Tilman angesprochen hat, weil er mal gesagt hat, ja, Arbeitsteilung, das ist so eine ökonomische Herangehensweise. Und ich glaube, das wird sich dann so ein bisschen einfach durch den Vortrag selber zeigen, dass Arbeitsteilung auch immer was ist, was ökonomisch ist, aber gleichzeitig politisch, ideologisch und kulturell ist. Also insofern liegt das ein bisschen quer zu diesem Ökonomismus-Kulturalismus und ich würde dann auch schon eine Kritik haben an dem, wie das gerade dargestellt wurde von Tilman, der gesagt hat, Geschlechterverhältnisse, das ist ja auch so eine kulturelle Linie. Also da hätte man dann wieder die Aufteilung Klasse, Kapitalismus, das ist Ökonomie und Geschlechterverhältnisse, das ist dann irgendwie Kultur und Ideologie. Und ich glaube, diese Aufteilung ist selber ökonomistisch. Und deswegen sehe ich das nicht so. Und ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen Ökonomismus, wenn Zeit ist, gehe ich danach nochmal länger drauf ein. Also Ökonomismus heißt einfach, man erklärt alles aus der Ökonomie heraus, alles ist irgendwie direkt abhängig von der Ökonomie und Klassenreduktionismus, was nochmal was anderes ist. Und ich glaube, oft wenn wir Ökonomismus sagen, meinen wir eigentlich Klassenreduktionismus und der ist, glaube ich, das größere Problem in der marxistischen Theorie, in der gegenwärtigen marxistischen Theorie, als der Ökonomismus, der eigentlich nicht mehr so präsent ist. So, das war jetzt sozusagen das Vorwort. Jetzt gehe ich so ein bisschen durch. Was ist mein Zugang? Das ist jetzt alles ziemlich angerissen. Also ich gehe davon aus, dass es zwei wichtige Formen von Arbeit gibt. Und dabei beziehe ich mich jetzt aber auf entwickelte kapitalistische Gesellschaften in Europa. Also es ist jetzt sozusagen in anderen Ländern nochmal ganz anders verteilt, verschiedene Sorten von Arbeit. Und habe dann erstmal gesagt, die wichtigsten Formen sind Lohnarbeit und nicht entlohnte Arbeit. Ich habe den Begriff Reproduktionsarbeit als eine Möglichkeit vermieden. Es gibt noch 5, 6 andere Vorschläge in der feministischen Literatur. Das können wir vielleicht nach einer Diskussion darauf eingehen, warum ich das nicht benutze. Nicht entlohnte Arbeit gibt es natürlich ganz, ganz verschiedene, viele Formen. Und es gibt auch viele Grauzonen zwischen Lohnarbeit und nicht entlohnter Arbeit. Also sie sind auch nicht so klar voneinander abzugrenzen. Also viele Leute waren erst irgendwie Tagelöhner und wurden dann Lohnarbeiter. Oder waren erst Fronarbeiter, sozusagen haben keinen Lohn bekommen, wurden dann Lohnarbeiter, also es ist nicht so genau auch zu unterscheiden, aber gut, und die Form nicht entlohnter Arbeit, also gibt es Sklavenarbeit, Fronarbeit, dann gibt es auch die Arbeit auf dem Feld, wo man tributpflichtig ist und dann dem Fürsten irgendwie 10% der Ernte geben muss oder einen bestimmten Anteil. Selbstständigkeit, das sind alles verschiedene Formen. Ich finde aber jetzt in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften die Hausarbeit und Pflegearbeit besonders wichtig, weil die halt die größte Zahl an Arbeitsstunden einnimmt, noch vor der Lohnarbeit. Also diese anderen sind auch wichtig, Selbstständigkeit und auch noch verschiedene andere Arbeiten von nicht entlohnter Arbeit in den so Gesellschaften wie hier zum Beispiel Deutschland. Aber die sind einfach nicht so wichtig. Also es gibt auch Leute, die noch irgendwie Gemüse im Garten anbauen oder irgendwas auf dem Balkon züchten oder so, aber alles das ist irgendwie relativ marginal sozusagen. Das spielt aber in anderen Gesellschaften noch eine viel größere Rolle. Auch die Hausarbeit, Pflegearbeit ist halt zum größten Teil nicht kapitalistisch organisiert, deswegen habe ich sie erstmal unterschieden. Es gibt natürlich Formen von Hausarbeit, Pflegearbeit, jetzt besonders auch in Gesellschaften, jetzt mal ein Beispiel rausgegriffen, Brasilien, wo das schon irgendwie ganz, ganz lange eine große Rolle spielt, dass das auch Lohnarbeit ist, weil fast alle Haushalte irgendwie, also sogar die relativ Armen, haben irgendwie so eine Hausangestellte, auch wenn die dann nur einmal die Woche kommt oder so. So, wir müssen also mal gucken, das ist irgendwie, wir sprechen über eine bestimmte Form von Gesellschaften. Gut. Auch bei der Lohnarbeit muss man unterscheiden, das ist nicht alles kapitalistische Arbeit, irgendwie, das ist nur zu einem bestimmten Teil Profitproduktion. Da kommt jetzt auch schon der Staat rein, also man sieht, man kann auch jetzt nicht über Arbeitsteilung reden, ohne über den Staat zu reden, weil ein großer Teil der Lohnarbeit ist halt nicht profitabel, Polizei, Militär, Justiz, Verwaltung. Das sind aber auch alles Bereiche, ohne die sozusagen die Profitproduktion nicht funktionieren würde. Also wenn jetzt nicht die Polizei das Eigentum schützt, das macht sie ja jeden Tag und stehen mit Waffen sozusagen bereit, dann funktioniert das alles nicht mit diesen Verträgen und dem Eigentum an Produktionsmitteln. Klassenspezifische Arbeitsteilung, da gibt es halt die klassischen Kategorien, Kapitalistinnen und Lohnarbeiterinnen. Es gibt natürlich jede Menge Kategorien noch dazwischen, aber das sind sozusagen die wichtigsten Gruppen. Da gehe ich jetzt auch nur kurz darauf ein, dass es dann natürlich eine ganz starke Segmentierung gibt bei diesen Lohnarbeiterinnen und da kommt jetzt schon in der marxistischen Arbeitsforschung, das ist jetzt irgendwie diese Beispiel der Spaltung in Arbeiter und Angestellte von Harry Braverman, der so ein klassisches Buch geschrieben hat und da das Problem schon aufgeworfen hat. Er hat gesagt, halt in den USA waren in den 60er, 70er Jahren nur ein Drittel der Lohnarbeiterinnen in der Fabrik weiblich und im Büro waren aber zwei Drittel Frauen. Und die Bürolöhne lagen stark unter denen in der Fabrik, obwohl irgendwie Büroarbeit eine andere Anerkennung hat als Fabrikarbeit. Und es war in der Zeit so, dass die Zahl der Angestellten, die im Büro gearbeitet haben, also diese White-Collar-Workers, über die unsere Jus auch gestern gesprochen hat, immer stärker gewachsen ist in dieser Zeit, 60er, 70er Jahre, im Verhältnis zu den Fabrikarbeitern. Aber da sehen wir schon Probleme, also sozusagen verschiedene Teile dieser Arbeiterklasse haben irgendwie ganz verschiedene Bedingungen und Interessen oder haben auch einen verschiedenen Status und sind auch anders sozusagen zusammengesetzt von den Geschlechtern. Und da gehen dann auch so Lohndifferenzen mit einher. Jetzt die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung kann man sozusagen erstmal nur analytisch davon unterscheiden. Man sieht ja schon, dass das irgendwie alles im Empirischen dann auch zusammenhängt. Da gibt es, würde ich sagen, also da gibt es diesen hierarchietheoretischen Ansatz von Wetterau und Teubner, ich finde den relativ plausibel, die sagen, es gibt immer eine duale Hierarchie, dass Arbeiten zugewiesen werden zu Männern und Frauen, also jetzt als sozialen Gruppen, nicht als Individuen. Und die stellt sich immer wieder her, diese Hierarchie, auch wenn es da eigentlich jetzt keine Essenz gibt. Es gibt irgendwie, es gab früher in der feministischen Diskussion so den Begriff das weibliche Arbeitsvermögen, das war so etwas essentialistisch. Das ist aber inzwischen nicht mehr so in der Diskussion. Und da muss man halt auch historisch sehen, dass es sozusagen nicht immer so war, dass es diese Trennung gab von Haushalt und Arbeitsplatz. Die ist erst ab Anfang des 19. Jahrhunderts allmählich eingesetzt. Also im Frühkapitalismus war es ziemlich üblich, dass halt die Familie zusammen innerhalb eines Haushalts Lohnarbeit gemacht hat. Und der Mann als Familienvorstand hat den Lohn erhalten, aber eigentlich haben alle mitgearbeitet. Und das war erst eine Tendenz, die zu einer bestimmten Zeit eingesetzt hat, dass es überhaupt eine Trennung von Haushalt und Arbeitsplatz gab. Und in den frühen Manufakturen und Fabriken gab es auch viel mehr Frauen als Männer. Das sieht man auch in dieser Tabelle da im ersten Band des Kapitals, dass halt die meisten Frauen zu der Zeit, die meisten Fabrikarbeiterinnen insgesamt Frauen waren, nämlich weil die Textilindustrie so groß war. Und das hat sich erst auch später geändert, irgendwie mit der Aufwertung der Fabrikarbeit und auch mit der gewerkschaftlichen Organisation. Also es ist zum Beispiel kein Zufall, dass in Deutschland wurden die Gewerkschaften gegründet in der Tabak- und Druckindustrie. Das waren weiter Branchen und die dann auch immer weiter darauf hingearbeitet haben, dass irgendwie weniger Frauen in den Fabriken arbeiten, einfach weil die den Lohn gedrückt haben oder sozusagen schlechter bezahlt wurden. Aber ja, ihr seht schon, da entsteht eine bestimmte Dynamik. Ich sage es jetzt nur, um so ein bisschen auch historisch zu sehen, wie das war jetzt nicht immer so, wie es im Fordismus war, so mit der Hausfrau, wo man so getan wird, als wäre es jetzt seit 200 Jahren so gewesen. Gut, das lasse ich jetzt mal weg. Also es hat sich dann halt stark, oder glaube ich nur ganz kurz, dass sich das halt auch im Betrieb immer sehr stark verändert hat. Also der Sekretär, der irgendwie so geschrieben hat, war früher so ein ganz anerkannter Beruf, dann wurde das mechanisiert, dann wurden das die Sekretärinnen mit den Schreibmaschinen, die dann plötzlich ganz schlecht bezahlt wurden. So, da gibt es halt dann auch so verschiedene, aber es gibt immer so eine Aufspaltung, so eine duale Hierarchie, dass dann auch die in Betrieben, wo ganz, ganz viele Frauen arbeiten, zu 80%, dass dann doch immer die im Betriebsrat und die in der Betriebsleitung sind, dann doch wieder die Männer. Also es gibt immer so eine duale Hierarchie, die immer wieder hergestellt wird und auch benutzt wird, um verschiedene Arbeitergruppen zu trennen. So, jetzt mache ich so einen kleinen theoretischen Ausflug, nur zu sagen, was gab es denn für Theorien? Also es gab verschiedene Thesen zur Erklärung des Verhältnisses von Patriarchat und Kapitalismus. Ich mache es jetzt ganz grob. Es gibt diese eine These, das ist ein bisschen die marxistische Monotheorie, das Patriarchat stützt den Kapitalismus. Kapitalismus ist aber grundlegender. Das heißt, der Kapitalismus braucht irgendwie diese hierarchischen Geschlechterverhältnisse, ist aber eigentlich das, was irgendwie wichtiger ist. Da gibt es auch verschiedene, so größtenteils an Althusser angelehnte Autoren, die das vertreten haben. Dann gab es die Dual Systems Theory, also zwei Systeme, Kapitalismus und Patriarchat, die sind historisch irgendwie ineinander verhakt, aber wie die hier zusammenhängen, ist noch nicht so klar. Und die dritte These vom radikalen Feminismus, sozusagen das Spiegelbildliche zur ersten, ist, Männer und Frauen werden als Klassen begriffen, Männer beuten Frauen aus, also da wurde sozusagen diese Ausbeutungstheorie des Marxismus auf Geschlechter übertragen. Ich würde sagen, fast alle ernstzunehmenden Positionen beziehen sich irgendwie auf Option 2, nämlich, dass es erstmal zwei getrennte Systeme sind. Ich finde, man kann aber aus den Positionen 1 und 3, also der eher sozusagen alles aus den Klassen zu erklären oder alles aus den Geschlechtern zu erklären, kann man sozusagen Elemente entnehmen, weil die schon was rausgefunden haben darüber, wie speziell zum Beispiel das Klassensystem funktioniert oder wie speziell das Geschlechtersystem funktioniert. Also, es ist ja jetzt nicht so, wenn man jetzt diese Dual Systems Theory nimmt, also mit den zwei Systemen, dass die jetzt genau gleich sind. Also da sind die Geschlechterverhältnisse, da sind die Klassenverhältnisse, die funktionieren genau gleich. Jetzt muss man das alles zusammensetzen, sondern funktionieren ja sehr unterschiedlich und beeinflussen sich auch. Deswegen ist es jetzt nicht sozusagen so einfach, diese beiden Systeme zusammenzusetzen. Also jetzt ein Beispiel wäre zum Beispiel, was man aus der Theorie 1 rausnehmen kann, dass die Martha Jimenez, die hat halt relativ ausführlich analysiert, dass Haus, also unbezahlte Hausarbeit immer dann besonders produktiv ist, wenn es auch ein Einkommen, noch ein monetäres Einkommen gibt in dem Haushalt. Ja, das ist ziemlich stark davon abhängig, was man mit der Hausarbeit machen kann. Wenn man, also was weiß ich, man will irgendwas kochen, dann kann man noch ein paar Zutaten kaufen, dann sozusagen wird die Hausarbeit zum Beispiel produktiver, ja, dass diese Dinge ziemlich eng zusammenhängen. Also Schlussfolgerung ist, es gibt keine Generalformel zur Erklärung des Verhältnisses von Klasse und Geschlecht. Das wurde so ein bisschen in diesen Positionen 1 und 3 versucht. Das ist halt ziemlich variabel. Aber man muss halt gucken, dass es bestimmte Dominanzverhältnisse gibt. Zum Beispiel die kapitalistische Produktionsweise stellt mehr Ressourcen bereit, also das, was in der Wohnarbeit gemacht wird, als das, was in der Hausarbeit gemacht wird. Man kann aber jetzt nicht sagen, dass deswegen Geschlechterverhältnisse grundlegender wären als Klassenverhältnisse oder umgekehrt. Also könnte man sagen, ja, irgendwie durch die Lohnarbeit werden mehr Ressourcen bereitgestellt, deswegen ist das grundlegender, weil sozusagen ganz viel, dass der Kapitalismus überhaupt funktioniert, auch von diesen, von dieser unbezahlten Arbeit abhängig wird. Ihr habt das ja auch gesehen mit den Arbeitsstunden, das sind ungefähr einige mehr. Und das strukturiert natürlich auch den Alltag von sehr vielen Leuten. So, aber ich finde, man muss schon drauf gucken, was sind sozusagen Abhängigkeiten und Dynamiken da drin. Also man kann es auch umgekehrt sagen, dass Geschlechterhierarchien sind halt überall in der Gesellschaft anzutreffen. Das ist, glaube ich, das, was die so ein bisschen auszeichnet. Und die strukturieren alle anderen gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das gilt wiederum nicht. würde sagen, da sind so unterschiedliche Wirksamkeiten da. Also hier hast du das nochmal mit den Ressourcen bei den Klassenverhältnissen. Darüber würde ich auch gerne diskutieren, so, wenn man das auch so sieht. Habe ich jetzt noch so 5 Minuten? Ja, 3. Okay, dann mache ich schnell. Ich wollte jetzt nochmal so ein bisschen zeigen, wie ich versucht habe, das sozusagen zu operationalisieren. Also es gab von gramscianischen Feministinnen, also die sich auf Gramsci beziehen, schon in den 80ern den Ansatz, die gesagt haben, naja, es droht eine Art passive Revolution oder Revolution von oben, dass der Feminismus oder die Frauenbewegung als Medium von kapitalistischer Restrukturierung verwendet wird, nämlich dass man jetzt diese ganzen ungesicherten Arbeitsverhältnisse einführt, dadurch, dass Frauenerwerbstätigkeit ausgeweitet wird. Ich habe jetzt mal irgendwie auf die Familienpolitik in Deutschland habe ich das halt sozusagen angewendet, diese These, und beschleunige jetzt das ein bisschen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Kommt jetzt aber auch nicht mehr so viel. Also was jetzt sozusagen die neue Wende war in der Familienpolitik in Deutschland, war ja zu sagen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen soll zentral gefördert werden, ein Instrument dafür ist Ausbau öffentlicher Kinderbetreuung, also als eine Wende, darin sich halt von diesem Alleinverdienermodell abzuwenden. Und da gab es einen bestimmten klassenpolitischen Kontext, nämlich dass diese Wende kam gleichzeitig mit der Agenda 2010. Also der bundesdeutsche Korporatismus war ziemlich stark geschwächt in dieser Zeit, wo halt diese Agenda 2010 durchgesetzt wurde. Und die Gewerkschaften waren in Deutschland immer eine Fraktion, die gut bezahlten Männerarbeitskräfte gesichert haben und auch das Familienernährermodell mitgestützt haben. Also und im Moment der Schwäche von diesen sozusagen Facharbeitergewerkschaften hat die SPD so eine neue Familienpolitik durchgesetzt, die erstmal sozusagen als ein feministischer Vorstoß sozusagen gegen die alten Facharbeiterbastionen wahrgenommen werden kann. Und gleichzeitig ist aber klar, es ist im Moment der Schwäche der Klassenkräfte. Auch diese neue Familienpolitik ist halt nicht klassenneutral, also sozusagen, wenn man sich anguckt, theoretisch, wenn man sagt, okay, jetzt wird ein Doppelverdienermodell eingeführt, werden in Familien statt 40 Stunden, jetzt der ideale Alleinverdiener des Fordismus, dann tendenziell 80 Stunden gearbeitet oder wenn eine Person Teilzeit arbeitet, 60 bis 70, aber sozusagen Ziel der Feministin der 80er Jahre war die 20-Stunden-Woche, wo man sieht, dass da irgendwie eine Wendung irgendwie reingekommen ist. Und so ein Doppelverdienermodell bedingt auch Ausweitung von Haushaltshilfen, Ausweitung von öffentlicher und privater Kinderbetreuung und Ausweitung von Dienstleistungssektoren. Also zum Beispiel, ich gebe die Hose jetzt in die Reinigung oder so. Und alle diese drei ABC sind alles größtenteils niedrig entlohnte Frauenjobs. Also ich reiße das jetzt nur an irgendwie, aber es ist klar, dass es da irgendwie einen gewissen Vorstoß gegeben hat, der auch erstmal progressiv war, indem man gesagt hat, okay, wir fördern das jetzt irgendwie offensiv, dass mehr Frauen in der Grundarbeit sein sollen, aber man macht es eigentlich dadurch, dass man die Gruppe der Frauen spaltet, nämlich wenn man sich diese Punkte ABC anguckt, das sind halt alles sozusagen Niedriglohnbereiche, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten. Und dasselbe gilt halt jetzt auch für das Elterngeld, das mache ich jetzt nur ganz kurz, auch eine Umverteilungswirkung, weil 30% der Leute, die Elterngeld beziehen, sind Hartz-IV-Empfängerinnen. Für die wurde das gegenüber der vorherigen Regelung gekürzt. Also die haben vorher 24 Monate 300 Euro bekommen, jetzt kriegen sie nur noch 12 Monate und jetzt soll es auch noch ganz abgeschafft werden. Also wo vollkommen klar ist, da wird mit so der Legitimation eines feministischen Vorstoßes auch ganz klar Klassenpolitik gemacht. Und der Kern davon, also um das jetzt mal ein Beispiel zu zeigen, ist, dass sozusagen in diesem Beispiel Frauenpolitik ist mit einem bestimmten ideologischen Überschuss ausgestattet, der noch aus der Frauenbewegung stammt, der auch progressive Anteile hat, aber in dem Fall als ein ganz klares Legitimationsinstrument für Neoliberalismus funktioniert. Und um das zum Theoretischen zurückzubringen, würde ich sagen, man kann nicht sagen, es gibt so eine klare Funktionalität, das Patriarchat stützt den Kapitalismus, weil man hier sehen kann, dass so Strategien für Geschlechtergerechtigkeit und die auch bestimmten Teilen von Frauen sozusagen nützlich sind und für die auch progressiv sind, können aber ganz klar in so kapitalistische Strategien integriert werden. Also damit wäre auch so diese alte These sozusagen Ja, es ist immer funktional, das Kapitalismus, das Patriarchat von Kapitalismus und umgekehrt kann man so nicht eindeutig durchhalten. Also auch deswegen, weil Frauen keine homogene Gruppe sind, genauso wie alle anderen Gruppen wie Arbeiter oder Migrantinnen, ja, das sind ja immer sozusagen nur strukturierte Gruppen und es wird, ist natürlich immer im Interesse der herrschenden Klassen, diese Gruppen zu spalten. Okay, wir haben hier einen fliegenden Wechsel auf dem Podium und zwar auch in der Organisation, weil sich ergeben hat, dass Karins Beitrag jetzt besser passt als der von Margareta und die beiden tauschen. Also gebe ich die Rede an Karin Tarsch. Bleiben sie doch im Gegensatzpaar Kultur oder Ökonomie verhaftet. Am Beispiel von Migrationspolitiken lässt sich allerdings zeigen, dass nationale Zugehörigkeit als ökonomisch verankertes Unterscheidungsprinzip funktioniert. Ebenso wie nationalistische und rassistische Bewertungsschemata kulturelle Ordnungen bestimmen. Bourdieus Klassenanalyse, das habe ich bereits angekündigt, stellt meines Erachtens Ansicht nach ein gelungenes Beispiel dar, um beide sozusagen Probleme aufzuzeigen. Und in einem ersten Schritt, sagen wir es, positiv gelungene Strategie, um mit Bourdieu zu argumentieren, in Bourdieus Perspektive werden ökonomische Phänomene immer auch als kulturelle Phänomene zu begreifen sein und umgekehrt kulturelle Phänomene immer auch als ökonomische Phänomene gedacht. Das heißt, Klassenpositionen werden erst dadurch wirksam, dass sie sich in kulturellen Alltagspraktiken äußern. Deshalb gilt Bourdieu gerade Geschmack als zentrales Merkmal von Klasse. Das heißt, die Klassenposition wird gerade erst dadurch wirksam, dass sie sich in kulturellen Alltagspraktiken artikuliert. Erst durch solche kulturellen Praktiken wie die Wahl des Autos, wie die Wahl der Kleidung, die Wahl des Restaurants, werden ökonomische Positionen sicht- und artikulierbar. Der oben formulierten Entgegensetzung von kulturellen und ökonomischen Phänomenen ließe also sich mit diesen Überlegungen relativ schnell entgegenhalten, dass ökonomische Phänomene kulturell wirksam werden und umgekehrt kulturelle Phänomene immer auch ökonomisch wirksam werden. Das wäre einfach und das wäre schön. Allerdings ist damit das Problem des Ökonomismus nicht überwunden. Das will ich in meinem nächsten Schritt deutlich machen. Ich will unsere Meldung gerade wieder Bourdieu heranziehen, um die, wie ich vermute, vielfach zitierten Ökonomismus von Klassenanalysen deutlich zu machen. Sind bei Bourdieu besonders die erreichten und zu erreichten Berufspositionen, die das Klassenmodell von ihm tragen und den Sozialraum strukturieren. Durch diese Dominanz rücken andere für Ungleichheit relevante Unterscheidungen in den Hintergrund. Die berufliche Stellung ist bei Bourdieu der entscheidende Marker zur Konstruktion von Klasse und damit auch zur Strukturierung des sozialen Raumes. In die Beschreibung von Klasse fließen, wie Bourdieu selbst formuliert, hinterrücks immer die sekundären Merkmale, wie Geschlecht, Alter und Ethnizität, die unterschwellig wirksam, jedoch nie als explizite Auslese- oder Ausschließungsprinzipien auftreten. Dahinter verbirgt sich unter anderem der einfache Gedanke, dass sich in modernen Gesellschaften niemand auf Geschlecht, Alter oder Ethnizität als institutionell abgesichertes Ausschlusskriterium beziehen darf. Deshalb werden sie in dieser Perspektive als sekundäre Merkmale beschrieben, die quasi hinterrücks soziale Verteilungen und Macht- und Herrschaftsverhältnisse beeinflussen. Letztlich ist es die berufliche Position, die als strukturbildende Logik gefasst wird. Ich argumentiere, dass eine an Bourdieu anknüpfende und darüber hinausgehende Analyse voraussetzt, dass die strukturbildende Logik der vermeintlich kulturellen Phänomene identifiziert werden. Das heißt also die Frage, welchen strukturellen Bezugspunkt haben rassistische und nationalistische Abwertungen? Ich argumentiere, dass sie ein Bezugspunkt in den Migrationspolitiken nationalstaatlich verfasster Gesellschaften haben. Dieses Argument will ich am Beispiel der Migrationspolitik deutlich machen. Die Chancen von Migrantinnen auf Teilhabe an Arbeit, Bildung und Gesundheit basieren nicht auf einer selbstverständlichen Mitgliedschaft in der nationalstaatlich verfassten Gesellschaft, sondern ihr Zugang zu Arbeit oder Wohlfahrt ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Im Rahmen von Zuwanderungspolitiken richten Nationalstaaten unterschiedliche Teilhabechancen ein. Dadurch entsteht ein System abgestufter Rechte. Autorinnen wie Lydia Morris, Katrin Moore oder auch Eleonore Kaufmann haben auf dieses System abgestufter Rechte aufmerksam gemacht. Morris' Begriff der Civic Stratification bezeichnet ein System der gradierten Gewährung und Vorenthaltung von Rechten. Dieses System funktioniert natürlich auch zugleich immer als ein Überwachungs- und Kontrollsystem. Asylbewerberinnen, um auf ein Beispiel einzugehen, sind in der deutschen Migrationspolitik im hierarchischen System der Teilhabechancen auf der untersten Stufe platziert. Sie sind mit Blick auf ihre Teilhabechancen in allen Lebensbereichen restringiert. Es gilt sowohl für ihre gesundheitliche Versorgung, ihre Chancen am kulturellen Leben teilzunehmen, als auch ihre Chancen auf Arbeit und Bildung. Asylbewerberinnen haben zunächst gar keinen Zugang zum Arbeitsmarkt und dürfen erst nach einem Jahr mit einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung einen Antrag auf Arbeitserlaubnis stellen. Formale Selektionen, um wieder das Argument von Bourdieu aufzugreifen, werden hier wirksam, wenn es um den Zugang von Migrantinnen zu Arbeit und Wohlfahrt geht. Sie werden werden aber nicht als Bildungstitel oder Berufsposition wirksam, die Bourdieu im Blick hat, sondern als ganz andere Titel, nämlich als Aufenthaltstitel. Bourdieus Klassenanalysen können solche Positionen nicht erfassen. Sie sind in solchen Modellen faktisch unsichtbar. Solche Positionen lassen sich nicht über Berufspositionen erfassen. Sie tauchen noch nicht einmal in Statistiken auf, die in der Regel Klassenmodellen zugrunde liegen. Mit Blick auf die Lebens- und Arbeitssituation von Asylbewerberinnen kann der Migrationsstatus zum Masterstatus erklärt werden. Und nur in diesem Kontext, also ich argumentiere nicht dafür, jetzt sozusagen einen neuen Masterstatus zu erklären. Eine zentrale Anforderung nationalstaatlich verfasster Gesellschaften besteht darin, kategoriale Ordnung zu schaffen. Dabei werden institutionelle Prozeduren geschaffen, um nationale Subjekte und ethnische Gruppen zu identifizieren. Aufenthaltsrechte, wie ich sie eben genannt habe, lassen sich als solche formalen Selektionsprozesse bestimmen. In Bourdieus Denken sind Bildungstitel Teil der Strukturierungen, die einen Markt bilden und die Teilung des Sozialen hervorbringen. Mit Titeln im Sinne von Aufenthaltsrechten verbinden sich Teilhabechancen und unter gewissen Umständen Lebenschancen. Migrationspolitik geht nicht ausschließlich in diesen institutionellen Prozeduren wie Aufenthaltstiteln oder Aufenthaltsrechten auf. Ausländerpolitische Diskurse können zweifelsohne als ein Beispiel für symbolische Deutungskämpfe gelten. In diesen Deutungskämpfen werden unter Verwendung von Begriffen wie Leitkultur, Parallelgesellschaft, Asylanten, Problemdeutungen, aber auch Problemlösungen bereitgestellt oder vermeintliche. Die rassistische Hetze gegen Flüchtlinge, ihre Hatz, zum Teil mit Todesfolgen zu Beginn der 1990er Jahre, mag nicht in allen Punkten ursächlich für eine Grundgesetzänderung gewesen sein, die das Asylrecht in Deutschland faktisch abgeschafft hat. Sie war aber ein entscheidender Motor darin. Kulturelle Klassifikationen müssen immer in der Logik Bourdieus ihren Bezugspunkt in der objektiven und symbolischen Struktur des sozialen Raumes haben. Nationalstaatliche Grenzziehungsprozesse sind auf allen Ebenen wirksam, während im differenzierten System der Aufenthaltsrechte nationalstaatliche Grenzziehungen institutionalisiert sind und über teilhabe Chancen von Migrantinnen verfügen können, sind sie in migrationspolitischen Diskursen in ihrer simplen Schematisierung von wir und die anderen zur Mobilisierung von Wählerinnen genutzt. Ich fasse meine Überlegungen noch mal kurz zusammen. Bin dann, glaube ich, fast noch schneller fertig. Die zwar in kritischer Absicht geführte Diskussion um Ökonomismus und Kulturalismus läuft Gefahr, Ökonomie und Kultur als Gegensatzpaare zu begreifen. Ich habe versucht, mit Blick auf die Arbeiten von Bourdieus deutlich zu machen, dass Klasse immer eine kulturelle Dimension hat und umgekehrt haben kulturelle Phänomene immer eine ökonomische oder strukturelle Dimension. Bourdieus Analysen sind Analysen der 70er Jahre. Sie setzen den Nationalstaat als unhinterfragte Größe voraus. Zukünftig wird man über Klassenmodelle nachdenken müssen, die die Grenzen des Nationalstaates überschreiten oder diesen überhaupt als eine Grenze wahrnehmen und konzeptualisieren. Der theoretische Ort sexistischer Abwertungen und rassistischer Äußerungen kann man in der kulturellen Sphäre ansiedeln, aber diese sind nie unabhängig von strukturellen Gegebenheiten, wie die Organisation der Lohnhaus- und Pflegearbeit oder die strukturelle Aufteilung zwischen hochqualifizierten Tätigkeiten und prekärer Arbeit durch Migrationspolitik zu analysieren. Klassenanalysen bilden einen wichtigen, aber nur einen bestimmten Ausschnitt von Macht- und Herrschaftsverhältnissen ab. Dankeschön. Ich übergebe an Karl Reiter. Ja, also mal vielen Dank für die Einladung. Das freut mich, dass ich hier ein paar Überlegungen vortragen kann. Also bei mir zerfällt sozusagen, meine Hoffnung zerfällt nicht, aber bei mir besteht also, wenn noch ein kurzes Referat aus drei Punkten. Zuerst einmal sage ich noch ein paar Worte, wie ich Klasse sehe, damit ihr versteht, wie ich auch denke, von was ich ausgehe. Dann kommt sozusagen der eigentliche Einlösung des Themas. Also die Frage ist dann, warum ist das Klassenverhältnis das übergreifende Verhältnis? Wo ist es noch nicht? Das werde ich versuchen zu argumentieren und dann zum Schluss noch ein paar Überlegungen, ein paar Bemerkungen zur aktuellen Dynamik des Klassenverhältnisses selbst. Das ist klar, das ist keine zusammenfassende Analyse, sondern so Spotlights, die ich euch sozusagen vorlege. Gut, also die Frage ist, was ist die Klasse? In meiner Auffassung gibt es bei diesem Begriff zwei Ebenen, die notwendig und unhintergehbar zum schon selbst reproduziert und stabilisiert, darum ist der Kapitalismus auch so stabil. Wenn ich dieses Verhältnis analysiere, brauche ich Begriffe wie Entfremdung und Heteronomie, weil ich kann sozusagen diese Existenzsituation, die das Proletariat ist, egal also, ob es unmittelbar lohnarbeitet oder nicht lohnarbeitet, gar nicht anders deuten. Diese Begriffe wie Entfremdung, Heteronomie sind es nicht unbedingt, also sie sind sicher nicht nur so abstrakte philosophische Begriffe, sondern ich denke, sie sind dazu notwendig, um die Alltagserfahrung zu deuten. Nicht? Mit diesen Begriffen bringe ich das, was der Kapitalismus den Menschen antut und was sie auch empfinden und vielleicht inadäquat einen Begriff, das Philosophen artikulieren, auf den Begriff, ich bringe es zur Sprache. Demgegenüber ist natürlich, gibt es immer eine empirisch darstellbare Ebene, das beginnt schon beim Englisch, nicht? Also Lage der arbeitenden Klasse in England, wo genau sagt, es gibt die irischen Migrantinnen, es gibt die englischen einheimischen Arbeiter, die leben anders. Also, da steht sich immer das Proletariat in einer sinnlich empirischen Mannigfaltigkeit dar. Und wenn ich diese Mannigfaltigkeit untersuche und davon ausgebe, dann ist das Resultat wieder empirische Mannigfaltigkeit. Das heißt also, rein aus einer statistischen Untersuchung kann ich nie immer einen klassischen Begriff entwickeln. Natürlich ist die je konkrete empirische Form des Proletariats zeigt politisch von höchster Relevanz. Das ist ja wohl klar. Vielleicht ein Wort noch zur Abgrenzung zum Begriff der Multitude, der vielleicht jetzt nicht so interessant ist, ich weiß nicht. Der Unterschied ist nicht schlagend. Ja. So wie das Negri in Anschluss an Spinoza konzipiert, hat die Multitude ein gesellschaftliches Sein, das sie eigentlich, wenn sie emanzipatorisch tätig ist, bejaht. Ja? Die Multitude soll ja Multitude bleiben beim Negri. Es soll sich ja nicht auflösen nach einer Transformation, sondern ganz im Gegenteil. Ja? Sie ist schon da und sie hat nur noch die kapitalistische Herrschaft als äußerlich abzuschütteln. Bei Marx ist natürlich substanziell anders gedacht. Die Emanzipation des Proletariats bedeutet natürlich die Aufhebung des gesellschaftlichen Seins. Das ist der riesige Unterschied, aus dem folgt natürlich sehr, sehr viel. Aber das sage ich jetzt nicht. Und ich komme gleich eigentlich zur entscheidenden Frage. Warum ist das Kapitalverhältnis ein übergreifendes Verhältnis? Und ist es das überhaupt? Ich denke, dass man, wenn man aus Marx her denkt, und das reklamiere ich ein bisschen für mich, muss man da Klartext sprechen. Ja? Also ich sehe manchmal in so marxistischen Positionierungen ein bisschen was einerseits ein Ausweichen der Frage, es wird irgendwie nicht aufgegriffen, es ist unangenehm, oder man löst es durch dieses additive Aneinanderfügen der Ismen, nicht? Wenn man sagt, also vor allem in politischen Zusammenhängen, aktivistischen Zusammenhängen, wer sozusagen es schafft, möglichst elegant alle Ismen die Unterdrückung additiv aneinander zu nennen, hat gewonnen. Und wer das auslässt, kriegt sofort die Kritik. Warum hast du dazu nichts gesagt? Gut, irgendwie kann, natürlich, okay, man kann natürlich das Additive mit Deleuze philosophisch untermauern, das geht, das funktioniert auch, aber Deleuze funktioniert es auch anders. Aber jedenfalls, okay, das ist, kann nicht meine Position sein, das ist nicht meine Position. So, da stellt man sich die Frage, warum gibt es überhaupt Argumente, wo man sagt, dieses Verhältnis hat etwas Übergreifendes? Meiner Auffassung 3. Das erste Argument ist, dass das Kapitalverhältnis die herrschenden gesellschaftlichen Formen, schrägstrich Institutionen, wobei ich jetzt Formen, Institutionen Synonyme verwende, der gesellschaftlichen Arbeit bestimmt. Das heißt, diese Formen sind der Arbeit als Lohnarbeit, Grund und Boden ist Eigentum, Arbeitsmittel sind Kapital, also sind Warenformen. Wenn ich so denke, wenn ich in gesellschaftlich-geschichtlichen Institutionen denke, denke ich natürlich, erkenne ich das Kapitalverhältnis als geschichtlich überholbar, sondern es sind ja spezifische, überholbare und emanzipationshemmende gesellschaftliche Formen. Das heißt, ich bin genau auf dieser Ebene, dass ich sozusagen hier die Transzendenz schon mitdenken muss. kollektives Handeln gibt, dass nicht erstmal zumindest pragmatisch die Geltung dieser Formen akzeptieren muss. Wir alle denken in Eigentum und in Geld. Es bleibt uns ja quasi nichts anderes erstmals übrig. Nicht? Und der revolutionäre Prozess beginnt dann, wenn diese Formen in Frage gestellt werden. Aber das ist leider nicht unser Alltag. Ja. Das Zweite ist, dass die Scheidelinie zwischen, naja, ich weiß nicht, was ich, sagen wir das elegant, nicht? Sagen wir nicht Reformismus, Revolution, sagen wir transzendierende und nicht transzendierende Politik, ist genau das die Scheidelinie. Ob ich sozusagen diese Formen als geltend gegeben und unüberholbar Voraussetzung, das Beste aus meiner Situation mache, unter der Berichtung, dass diese Formen gelten, oder dass ich sage, eigentlich bedeutet Revolution, Transformation, das ist eine andere, diese Formen zu überwinden. Das ist das elementare Entscheidungs. Der dritte Punkt ist natürlich, dass jede individuelle kollektive Existenz einerseits von der Zeitordnung, man kann Wert, das heißt muss Wert ins Zeit dechiffrieren unter der ausfolgenden Raumordnung, weil die Raumordnung über Eigentum, Eigentumverfügbarkeit bezieht, ist sozusagen die Folge dieser Zeitordnung, oder dass sozusagen das Kapitalverhältnis durch diese Formen alle anderen gesetzlichen Formen zumindest mittelbar mitbestimmt. Nicht? Also wo gibt es, wo ist Eigentum, wo ist Einkommen, wo ist Besitz, wo ist Ware, wo ist Geld, wo spielt das keine Rolle? Nicht? Jetzt können wir große Klammer aufmachen, Frage alternative Ökonomie, kann man es entkommen, das mache ich wieder Klammer zu, okay. Das ist eigene Position. So, meine These wäre nun, dass sich alle Formen von sozialer Herrschaft, Unterdrückung, Diskriminierung in Symbiose, das ist der Begriff, den ich auch vorschlage, in Symbiose mit dem Kapitalverhältnis und seinen Prozessen, seinen Resultaten befindet. Es gibt keine Form von Diskriminierung, Unterdrückung, die nicht auch eine solche Seite hat. Sie fällt damit nicht zusammen. Also man muss das in Identität und Nicht-Identität denken, was ich jetzt hier ist. Da hat man ja einmal eine hegelianische Wendung schon verwendet. Zu meiner Auffassung ist es so, dass die Versuche, Sexismus, Rassismus unmittelbar, Antisemitismus unmittelbar aus dem Kapitalverhältnis abzuleiten, theoretisch zum Scheitern verurteilt. Ich kenne da nichts, was mich überzeugt. Ja? Das ist die Abspaltungstheorie. Also das funktioniert nicht. Erstens, abgesehen, ein simples Argument ist, diese Formen sind ja viel älter als der Kapitalismus und nichts lässt uns zum Schluss zu, dass sie verschwinden werden, wenn das Kapitalverhältnis überwunden ist. Aber dadurch, dass sie sich in einer Symbiose mit diesen Verhältnissen befinden, ja, dass zum Beispiel patriarchale Verhältnisse immer auch Eigentumsverhältnisse sind, nicht unmittelbar Gewaltverhältnisse und Diskriminierungsverhältnisse, würde bedeuten, dass sozusagen diese Formen der Unterdrückung sich zumindest transformieren müssen. Man entzieht ihnen die ökonomische Basis. Ja. Das heißt, sie verschwinden nicht, aber sie werden zumindest geschwächt, denn meine These ist auch, dass nichts verbindet sich so schön wie Herrschaftsformen mit Herrschaftsformen. Dazu muss man natürlich das Kapitalverhältnis auch als persönliche Herrschaftsform akzeptieren. Wenn man das so macht wie Michael Heinrich, dass man diese Herrschaftsform abschafft und sagt, es gibt nicht mehr Herrschaft mittels Dingen, sondern die Dinge herrschen, so schaut das bei Heinrich aus, ja, dann natürlich habe ich da zwei völlig unterschiedliche Qualitäten. Ich habe ein an sich unmittelbar herrschaftsfreies Kapitalverhältnis, nur mittelbar, dass die Dinge herrschen, ein automatisches Subjekt, steht ja über den Klassen, beherrscht alle, und dann habe ich Herrschaftsverhältnisse. Mir erinnert das manchmal wie bei so Atavismus, nicht? Also das Kapitalverhältnis ist irgendwie herrschaftsfrei, müsste man theoretisch in ihrer historischen Durchsetzung das sogar auflösen und solche Dinge. Das führt furchtbare theoretische Konsequenzen. Nein, so ist es natürlich nicht. Es kann sich so verbinden, weil es sozusagen dieselbe Charakteristik hat. So, der dritte Punkt ist, warum man von einem Übergreifenden sprechen kann. Das Kapitalverhältnis hat eine Besonderheit, das alle anderen Unterdrückungsverhältnisse nicht haben. Es nimmt nämlich, da langsam, Es nimmt nämlich mit Notwendigkeit Formen an, in der es als solches ausgelöscht sind. Im Geld, in der formalen Weichwerden über Börse, das geht ja auch, in diesen Prozessen scheint, ist das Verhältnis ausgelöscht. Es ist scheinbar nicht mehr da. Also das kann man in einer Alltagsdiskussion, man sagt, du bist Marxist, du hast davon Anhängung unbezahlter Mehrarbeit, wie ist das, mein Onkel ist meiner nicht, aber ist auf der Börse reich geworden, kauft sich wunderbare Grundstücke, also das ist ausgelöscht, das ist nicht, es ist sinnlich wahrnehmlich nicht da, obwohl es natürlich darauf beruht. Und das ist der Unterschied. Alle anderen Verhältnisse, nehmen wir Rassismus, egal wie er sich darstellt, ob er sich ein wissenschaftliches Mäntelchen umhängt, ob er kulturell, ob er biologisch, oder was immer, diese ganzen Variationen, er bleibt irgendwie Rassismus. Er kann nicht Formen annehmen, denen nichts mehr auf Rassismus hindeutet. Das kann man analog zu anderen durchspielen. Und ja, das macht auch dieses Verhältnis auch so schwer und erkennbar, da brauche ich einen analytischen Blick, eine Analyse als Zerlegung. Also da kann ich sozusagen mit ziemlicher Wahrnehmung nicht mehr weiterkommen. Ich habe 5 Minuten, jetzt also wahrscheinlich 3, also das ist ein disziplinierter Mensch, werde ich das alles, was da steht, nicht vortragen, sondern das Letzte. Alle freuen sich, da kann man sich auch beliebt machen. Nur ein Gedanke, wo man sozusagen zeigen kann, ein Gedanke, wo man zeigen kann, wie übergreifend das Kapitalverhältnis eigentlich ist. Wenn ich das Kapitalverhältnis als Zeitverhältnis, als Zeitquanten dechiffriere, und da habe ich eine sehr pessimistische Position, dann ist es ja so, dass man momentan erkennen kann, dass die kapitalistische Herrschaft dieses Zeitverhältnis zu Ungunsten des Proletariats massiv auswertet. Und zwar in 3 Punkten. Einerseits versucht es, die Lebens-, Tages- und Arbeitszeit auszudehnen. Ja, und damit die unbezahlte Arbeit auszudehnen mit Pausenmechanismen, Durchrechnungszeit, blablabla, kennst du das alle genau. Das Zweite ist, dass sie aber auch die soziale Kontrolle über die Nicht-Arbeitszeit verschärft. Das ist der Prozess von Welfare State to Workforce State. Nicht? Also ich bin auch erwerbsarbeitslos, ich weiß, was AMS heißt, das heißt Agentur für Arbeit, mit den Menschen bis in die Stunden hinein versuchen zu gängeln, das, was ich hier mache, ist illegal. Ich hätte ja gar nicht nach Deutschland fahren, nicht, dass ich jetzt bin verraten, aber also das dürfte eigentlich, man müsste in Wien Arbeit suchen. So, und das dritte ist interessant, diese Schließung der Zeitlücke. Das heißt, es ist der Versuch der kapitalistischen Herrschaft, zeitliche Freiräume einzugrenzen. Und da gibt es wirklich was Verblüffendes. Also, das jetzt kann ich nur mehr als Promo sagen, weil es der letzte Satz bringt. Es gibt ja die These, dass die Zeit, also Zeitmaß ist erodiert, gilt nicht mehr und so weiter. Und ironischerweise, ich glaube, das vielleicht der Nege, aber die Herrschaft nicht, denn die haben ja den Bologna-Prozess, ja, da wird die Produktion eines Bachelors und eines Masters auf die Stunde genau durchgerechnet. Die haben das ausgerechnet mit den ECD-Punkten in 5400 Stunden ist die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit zur Produktion eines Bachelors. Das ist ja furchtbar. Das heißt, und es sind so 2500 Stunden, in denen ein Master produziert wird. Das heißt, damit sozusagen ist der Versuch der Zeitsouveränität, dass der Individuum soll elementar ausgehebelt werden. Gut, ich hoffe, ich war in der Zeit und habe mich bemüht. So. Zunächst mal zu dass die ganze Frage der kulturellen Dimension nicht in die Bestimmung von Klassen schon eingegangen ist. Also Kollegin Herrschel hat das ja eben schon ganz richtig gesagt. Also auch unser Diskurs hier erscheint mir ein bisschen von dieser Trennung in Ökonomismus und Kulturalismus doch noch geprägt zu sein. Gut, wir haben nun mit Bourdieus Theorie der Klassen und der Distinktion als alltäglicher Form des Klassenkampfes eine Theorie, die genau diese Alternative vermeidet. Er nennt ja seine Theorie auch eine allgemeine Ökonomie aller Praxisformen, von der die Ökonomie im engeren Sinne, wie das hier so benutzt wird, nur ein Spezialfall sei. Und diese seine Ökonomie aller Praxisformen mit ihren ganzen zentralen Kategorien des kulturellen Kapitals, des sozialen, ökonomischen und symbolischen Kapitals, des Habitus, des Lebensstils, des sozialen Raumes, der Felder und vor allem auch der symbolischen Gewalt gibt uns die Mittel an die Hand, Klassenphänomene jenseits einer solchen Reduktion auf nur Objektives oder nur Subjektives, also wirklich jenseits von Ökonomismus und Kulturalismus, zu analysieren. Wir haben allerdings eine fatale kulturalistisch verengte Rezeption, also eine Linie der Rezeption von Bourdieus Theorie hier in Deutschland und auch anderswo, wo dann tatsächlich kulturelle Phänomene auf Fragen von Habitus und Lebensstil oder Auseinandersetzungen mit speziellen kulturellen Feldern reduziert werden, genau unter Abstraktion von den politischen Dimensionen der Klassen, des Klassenkampfes, der symbolischen Gewalt und vor allem auch der Organisation von Gegenwehr gegen symbolische Gewalt. Also insofern, ja, diese verengte Rezeption spielt da leider Gottes eine etwas unheilige Rolle. Aber mit seiner Erweiterung des Kapitalbegriffs hat er uns ein entscheidendes und ich finde den aktuellen Entwicklungen unterdifferenziert hat, der heutigen Klassenverhältnisse nach wie vor angemessenes Analyseinstrument an die Hand gegeben. Er definiert ja Klassen und Klassenfraktionen einmal durch das Volumen, also die Menge, und die Struktur, also die Zusammensetzung von kulturellem Kapital, Bildung in ihren ganzen und ökonomischen Kapital, also Einkommen und Vermögen. Das ist ein anderer Kapitalbegriff als der klassische. Aber mit dieser Konstruktion lassen sich alle neuen wie alten Klassengruppierungen im sozialen Raum verorten. Also auch, da muss ich dir ein bisschen widersprechen, diejenigen, die nicht in einer Erwerbstätigkeit. Du kannst mit der Definition kulturelles plus ökonomisches Kapital, also Einkommen plus Bildungstitel, kannst du auch alle diejenigen, die jetzt zum Beispiel in Hartz IV sind, genau situieren. Und zwar je nachdem, also das macht einen gewaltigen Unterschied, ob ein Hartz IV-Empfänger eben einen Hochschulabschluss hat oder eben einen Hauptschulabschluss. Da wirst du sie dann auf unterschiedlichen Stufen des sozialen Raums in unterschiedlichen Klassenfraktionen verortet haben. Aber du kannst das machen. Okay. Also, es lassen sich alle neuen wie alten Klassengruppierungen im sozialen Raum verorten, dem Bourdieu mit gutem Grund nicht in zwei dichotome Klassen aufteilt, sondern in drei große nach den Habitusformen Distinktion, nämlich Abgrenzung nach unten, Retention, nämlich Aufstiegsambition und Wahl der Notwendigkeit in Ober-, Mittel- und Volksklassen differenziert. und auch das symbolische Kapital, nämlich das Ansehen, den ein bestimmter Status oder eine bestimmte Position in der Gesellschaft auch haben. Also all das zusammen ergibt erst die wirkliche Bestimmung der Klassenpolitik. Insofern ist das also ein wirklich schon sehr differenziertes Instrumentarium. Und, was auch ganz wichtig ist, all das ist im Fluss, in permanenter Bewegung und Auseinandersetzung und immer nur relativ zu allen anderen Klassengruppierungen auch zu sehen. Also niemals etwas Statisches oder Absolutes. Deswegen sind diese Kriterien eben ganz flexibel und entschieden zutreffender auch auf neue Klassenphänomene anwendbar als die Dichotomisierung in zwei Großklassen von Produktionsmittelbesitzern, Kapitalisten und Nichtbesitzern. Also das Beispiel hatte ich ja eben schon gebracht, ob jetzt eine Hartz-IV-Empfängerin einen Hochschulabschluss hat oder keinen Hochschulabschluss hat, macht einen wirklichen Unterschied, weil sie nämlich bei gleich viel ökonomischem Kapital, also jetzt der Hartz-IV-Satz, trotzdem sehr unterschiedliches kulturelles Kapital haben und deswegen ganz woanders situiert werden. Oder ein Solo-Selbstständiger mit überlangen Arbeitszeiten und trotzdem einem sehr geringen Einkommen, der ist ja formal nicht unabhängig, also würde eigentlich nach der Dichotomie in die Kapitalistenklasse gehören, ist aber völliger Quatsch. Der ist natürlich in der Klassenhierarchie nach Bourdieu-Einteilung sehr viel weiter unten angesiedelt als jetzt ein lohnabhängig beschäftigter Manager, der aber ein gewaltiges Einkommen und Boni und das soziale Kapital seiner Beziehungen zu den Eingang hat. Oder letztes Beispiel, jemand, der im Wissenschaftsbereich befristet angestellt ist und in Teilzeit arbeitet als wissenschaftliche Hilfskraft, auch gegen seinen Willen, ist aber trotzdem in einer ganz anderen Position, weil es vermutlich noch transitorische Position ist und er viel kulturelles Kapital hat, als zum Beispiel eine Verkäuferin im Einzelhandel, die auch in Zwangsteilzeit ist, aber mit Hauptschulabschluss und nie eine Chance da irgendwie rauszukommen. Ich finde, zur Ehrenrettung von Marx muss man hier aber auch sagen, dass seine, diese von ihm immer wieder zitierte Dichotomisierung von Klassen in Kapital und Lohnabhängige, so ja auch eher ein Propaganda-Instrument war. Also das kommt hauptsächlich im Kommunistischen Manifest und in anderen eher Propagandaschriften vor oder Agitationsschriften. Aber er hat in ganz vielen seiner historischen und auch späteren Ökonomien und angesichts auch des vielbeschworenen Fachkräftemangels und mit ihren sozialen kommunikativen Fähigkeiten als Arbeitskräfte der Zukunft gefragt sind, bringt meines Erachtens die Frauen heute eigentlich in die klassische proletarische Position. Die wurde ja von Marx mal so definiert, nämlich in der Gesellschaft, außerhalb der Gesellschaft zu sein. Sie werden gebraucht und vernutzt, aber nicht entsprechend honoriert. Also sowohl was Geld als auch was Anerkennung. Und insofern stellen die Frauen mit ihrem Ärger über diese Ungerechtigkeit quer durch die Klassen, das findest du in allen Positionen, ein ganz besonderes Organisationspotenzial für Gewerkschaften, Parteien und Organisationen da, die dieses Unrechtsempfinden über das Missverhältnis von Leistung und Anerkennung zum Ausdruck bringen. Ähnliches würde ich übrigens auch von Migrantinnen und Migranten sagen. Das ist ein ähnliches Missverhältnis von einerseits verdutzt gebraucht werden und andererseits eben nicht anerkannt respektiert werden. Inhaltlich entscheidend an Bourdieus Theorie jetzt des Verhältnisses von Klassen und Kultur ist meines Erachtens, und das hat irgendwie noch bisher wenig eine Rolle gespielt hier, dass er vor allem unser Augenmerk auf den Lebensstil als Dimension des Klassenkampfes auf der Ebene des Alltags gelenkt hat. Einmal das Kampf, also das ist mir auch so ein bisschen hier in der ganzen Debatte bisher ein bisschen unterbelichtet geblieben. Also es war doch relativ so eine statisch-wissenschaftliche, aber sowohl was Herrschaft angeht, als auch was Kämpfe angeht, etwas unterbelichtet das Ganze. Auf jeden Fall Bourdieus eigentliche Leistung, finde ich, ist zu zeigen, dass Klassenkampf eben nicht nur Streiks und Aussperrungen sind oder Entlassungen und Demonstrationen oder Militäreinsätze und Barrikaden, sondern dass Klassenkampf tagtäglich stattfindet. Dass durch den distinktiven Einsatz von Konsum und Verhalten mit darüber entschieden wird, wer dazugehört oder wer ausgeschlossen ist, wer anerkannt wird oder als wertlos erachtet wird, wer oben oder unten steht in dieser Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht noch ein einziges Mal was zitieren darf, weil ich das einfach so schön finde, weil es das so gut wirklich auf den Punkt bringt. Also er selbst sagt in so einem Interview über Politik und Sprache, wenn vom Klassenkampf die Rede ist, denkt man niemals an seine ganz alltäglichen Formen, an die rücksichtslose, gegenseitige Verächtlichmachung, an die Arroganz, an die erdrückenden Prahlereien mit dem Erfolg der Kinder, mit den Ferien, mit den Autos oder mit anderen Prestigeobjekten, an verletzende Gleichgültigkeit, an Beleidigungen und so weiter. Das Leben ändern, das müsste auch heißen, die vielen kleinen Nichtigkeiten zu ändern, die das Leben der Leute ausmachen und die heute gänzlich als Privatangelegenheiten angesehen werden. Entscheidend an dieser Dimension des Klassenkampfes, der ja alltäglich stattfindet und insofern in gewisser Weise viel prägender ist als derselben stattfindende Klassenkampf im engeren Sinne, ist aber die Tatsache, dass er individualisiert stattfindet. Als solcher meist gar nicht wahrgenommen wird, ohne ihn als Klassenkampf interpretierende Organisationen, ohne Klassenbewusstsein. Damit komme ich zu dem meines Erachtens entscheidenden Grund dafür, dass wir es in Deutschland mit einer kapitalistischen Klassengesellschaft mit unsichtbaren Klassen zu tun haben. So hat das Karl Sigmund Rehberg einmal treffend ausgedrückt. Sicherlich hat da viel zu beigetragen, einmal schon die Wohlstandsentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg und die Bildungsexpansion in den 60er, 70er Jahren. Sie haben dazu beigetragen, das unmittelbare proletarische Elend zu beseitigen und in begrenztem Maße auch Kindern aus der Arbeiterklasse den Zugang zu höherer Bildung ermöglicht. Aber, wie wir ja von Beck wissen, hat sich durch den sogenannten Fahrstuhleffekt nur das Lebensniveau aller Beibehalt der Klassenabstände erhöht. Es lassen sich auch aus Wohlstandsentwicklung und Bildungsexpansion individualisierende Effekte herleiten. Also die Entwicklung hin zum individuellen Eigenheim. Und damit verbunden ja auch zur Nutzung des Autos. Und parallel auch das Fernsehen als dominante Kulturpraxis. All das hat zusammen auch zu einer Einschrumpfung und Privatisierung vormaliger Alltagsöffentlichkeiten in traditionellen Wohnvierteln und in Betriebe in Kneipen geführt. Gleichzeitig hat auch Massenkonsum mit seiner täglichen Suggestion individueller Wahlfreiheit, also man kann ja wählen zwischen verschiedenen Produkten, Marken, Einkaufswagen, einen enormen Sozialisationseffekt hin zu individueller Freiheit als oberstem Wert geführt. Und das allgemein gestiegene kulturelle Kapital hat vermittelt über die mit den individuellen Bildungstiteln verknüpfte Statuskompetenz, also nicht nur Sachkompetenz, sondern Statuskompetenz, also ich habe auch was zu sagen, weil ich ja Kultur habe, mal ganz verkürzt gesprochen, zur Folge, dass der für die alte Arbeiterbewegung typische Mechanismus der Delegation der politischen Meinung an einen Sprecher, die Folgebereitschaft gegenüber den gewerkschaftlichen oder Parteienvertreterinnen, in den meisten Bereichen dem Mechanismus der persönlichen Meinung gewichen ist. Also ich weiß selbst am besten, was richtig ist. Oder ich bilde mir meine Meinung selbst, was natürlich eine Illusion ist, weil selbst wieder medial vermittelt. Also sehr schön ist ja da dieser Bildwerbeslogan, bild dir eine Meinung. Trifft das ganz gut. Aber auf all das ist letztlich nicht entscheidend. Letztlich entscheidend ist meines Erachtens der sukzessive Verfall der Klassenorganisationen. Und damit nämlich der Verfall der Artikulation der Klassenerfahrungen, die ja nach wie vor gemacht werden. Wir machen im Alltag die Erfahrung von Abhängigkeit, von Demütigung, von ausgelaugt werden im Betrieb, von Ausgrenzung und Entzug von Anerkennung durch Arbeitslosigkeit. Aber auch all diese Distinktionserfahrungen im Alltag, es ist ja nicht wichtig, ein Eigentum zu haben, sondern wo habe ich mein Eigentum? Was für ein Auto fahre ich? Welche Schule gebe ich? All das ist ja nach wie vor deutlich klassenspezifisch unterschieden, bildet aber nur im traditionellen Sprachgebrauch die Klasse an sich, oder wie Bourdieu es nennt, Klassen auf dem Papier, wahrscheinliche Klassen, die durch ihre Nähe oder Ferne im sozialen Raum bestimmt sind. Diese Erfahrungen bleiben auf der Ebene des Klassenunbewussten, so nennt Bourdieu den Habitus auch mal, solange sie nicht durch einen langwierigen und arbeitsaufwendigen Prozess der Benennung, der Repräsentation, durch Begriffe, durch Anführer, durch Organisationen, durch einen Prozess der Mobilisierung und Organisierung zu so etwas wie Klassenbewusstsein, zu einer handlungsfähigen Einheit oder im alten Sprachgebrauch der sogenannten Klasse für sich gemacht werden. Das kommt in dem ja mehrfach schon angeführten Titel von E.P. Thompsons großer Untersuchung über die Entstehung der englischen Arbeiterklasse und zum Ausdruck The Making of the English. Dieses Prozesses des Machens einer Klasse bedarf es immer. Es ist ein völliger Mythos und ich glaube auch ein bequemer Mythos, zu glauben, es habe früher eine einheitliche Arbeiterklasse gegeben, die sich quasi von selbst organisiert und dann gekämpft haben. Und zu meinen, weil die heutige Klasse der abhängig Beschäftigten heterogen und fragmentiert sei, könne sie das nicht geben. Michael Feester hat in seiner Untersuchung die Entstehung des Proletariats als Lernprozess ja nachgezeichnet, wie die Arbeiterklasse damals auch aus einer Vielzahl höchst heterogener Gruppen, landlose Makulatur. Also entschuldige, wenn ich jetzt diesen einen letzten Punkt noch dazu sage, sonst